Erster Hiskia wurde König mit 25 Jahren. Er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Seine Mutter hieß Abja. Zweiter, er tat, was Gott gut fand. Er war wie sein Vorfahr David. Dritter, im ersten Monat seines ersten Jahres. Er öffnete die Türen des Tempels. Er machte sie wieder ganz. Vierter, er rief die Priester und Leviten. Sie kamen zum Platz östlich vom Tempel. Fünfter, er sagte zu ihnen, hört zu, Leviten. Macht euch rein. Macht den Tempel Gottes rein. Nehmt den Schmutz aus dem Heiligtum. Sechster, unsere Väter waren nicht treu. Sie taten, was Gott nicht mochte. Sie kehrten Gott den Rücken zu. Siebter, sie schlossen die Türen der Vorhalle. Sie löschten die Lampen aus. Sie verbrannten keinen Weihrauch mehr. Sie brachten Gott keine Opfer mehr. Achter, darum wurde Gott sehr zornig. Juda und Jerusalem wurden ein Schreckbild. Ihr seht es selbst, Rasse 9. Unsere Väter starben durch das Schwert. Unsere Kinder und Frauen sind gefangen. Zehnter, ich will jetzt einen Bund mit Gott machen. Dann wird sein Zorn von uns gehen. Elfter, seid nicht faul, meine Kinder. Gott hat euch erwählt. Ihr sollt ihm dienen. Ihr sollt ihm Weihrauch opfern. Zwölfter, die Leviten machten sich bereit. Mahat und Joel waren von den Kahatitern. Kis und Asaja waren von den Meraritern. Jo und Iden waren von den Gersonitern. 13. Simri und Jael waren von Elisaphan. Sachaja und Matanja waren von Asaf. 14. Jehiel und Simai waren von Heman. Semaja und Usiel waren von Jedutun. 15. Sie riefen ihre Brüder zusammen. Sie machten sich rein. Sie reinigten den Tempel. Sie folgten dem Befehl des Königs. 16. Die Priester gingen in den Tempel. Sie reinigten ihn innen. Sie brachten allen Schmutz nach draußen. Die Leviten trugen den Schmutz zum Kidronbach. 17. Sie begannen die Reinigung am ersten Tag des ersten Monats. Am achten Tag waren sie bei der Vorhalle. Sie reinigten den Tempel in 8 Tagen. Am 16. Tag des ersten Monats waren sie fertig. 18. Sie gingen zu König Hiskia. Sie sagten, wir haben den Tempel gereinigt. Auch den Altar und alle Geräte. Auch den Tisch für die Brote und seine Geräte. 19. König Ahas hatte viele Geräte weggeworfen. Wir haben sie wieder aufgestellt. Wir haben sie geweiht. Sie stehen jetzt vor dem Altar Gottes. 20. Am Morgen rief König Hiskia alle Führer. Er ging mit ihnen zum Tempel Gottes. 21. Sie brachten 7 Stiere und 7 Widder. Sie brachten 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke. Das war ein Sündopfer für das Königreich. Hiskia sagte den Priestern, sie sollen sie opfern. 22. Sie schlachteten die Tiere. Die Priester fingen das Blut auf. Sie sprengten es auf den Altar. 23. Sie brachten die Ziegenböcke vor den König. Der König und die Leute legten die Hände auf sie. 24. Die Priester schlachteten sie. Sie brachten das Blut zum Altar. Das war zur Vergebung für ganz Israel. Der König hatte die Opfer für ganz Israel befohlen. 25. Er stellte die Leviten im Tempel auf. Sie hatten Zimbeln, Harfen und Zithern. Das war nach Davids Anweisung. Auch nach Gads und Nethans Anweisung. Gott hatte es durch seine Propheten befohlen. 26. Die Leviten standen mit Davids Instrumenten da. Die Priester standen mit Trompeten da. 27. Hiskia befahl, das Brandopfer zu bringen. Als das Opfer begann, sangen sie Lieder. Die Trompeten spielten. Sie spielten nach Davids Anweisung. 28. Alle Leute warfen sich nieder. Der Gesang war laut. Die Trompeten spielten laut. Das ging so, bis das Opfer fertig war. 29. Als die Opfer fertig waren, knieten alle nieder. Der König und alle Anwesenden warfen sich nieder. 30. König Hiskia und die Führer sagten den Leviten, Sie sollten Gott loben. Sie sollten Lieder von David singen. Sie sangen mit Freude. Sie verneigten sich und warfen sich nieder. 31. Hiskia sagte, ihr habt euch Gott geweiht. Bringt jetzt Opfer und Dankopfer. Die Leute brachten Opfer und Dankopfer. Jeder, der wollte, brachte Brandopfer. 32. Die Leute brachten 70 Rinder. Sie brachten 100 Widder. Sie brachten 200 Lämmer. Das waren alles Brandopfer für Gott. 33. Sie brachten auch 600 Rinder. Und 3000 Schafe als Dankopfer. 34. Es gab nicht genug Priester. Sie konnten nicht alle Tiere häuten. Die Leviten halfen ihnen. Die Leviten waren eifriger als die Priester. 35. Es gab viele Brandopfer. Auch Fettstöcke und Trankopfer. So war der Dienst im Tempel wiederhergestellt. 36. Hiskia und das Volk freuten sich. Gott hatte es schnell gemacht.